Abschnitt 21 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel. Herein! Mit nervöser Spannung hörte Hagebucher den schnellen Schritt die Treppe heraufkommen und vor seiner Tür anhalten. Doch mit umso größerem Behagen empfing er sodann den frühen Besuch, nämlich den Leutnant Herrn Hugo von Bumsdorf, den heitern Sohn des nahrhaften Vaters. »Ich vernahm soeben von Ihrer Rückkehr aus der süßen Heimat«, sprach der jugendliche Krieger, »und ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen auf der Stelle mein innigstes Beileid zu erkennen zu geben. Sie verloren Ihren Papa, wie mir der meinige etwas melancholisch schrieb, und wie gesagt, ich kondoliere ganz gehorsamst, obwohl ich wohl bemerken könnte, dass die Verehrung des Seligen für mich niemals so intensiv war als die meinige für ihn. »Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme, Herr von Bumsdorf«, erwiderte Leonard. »Die Ihrigen befinden sich wohl und ich habe von allen die besten Grüße zu überbringen.« »Schön«, sagte der Leutnant, gänzlich ungerührt. »Hat Ihnen der Alte sonst nichts mitgegeben?« »Ja«, lächelte Hagebucher, »aber etwas mehr in das Gebiet des höheren Patriarchalismus, in Campes väterlichen Rat an meine Tochter etwas tief in das Handbuch des Sittengesetzes einschlagendes. Oh, schweigen Sie still, mein Bester, wenn dieser, mein arkadischer Erzeuger, wüsste, wie sehr jeder Tag, jede Stunde mir hier Moral predigte, er würde sicherlich seine Ethik für sich behalten und Ihnen etwas Reelleres, etwas Verwendbares für den arg geplagten, den sehr gedrückten und geknickten Sprössling seiner Lenden mitgegeben haben. Doch lassen wir das. Reden wir von Ihrer Familie, von den armen Damen. Wahrhaftig, ich nehme den innigsten Anteil an dem Schmerze derselben. Wir haben so gut zusammengehalten während Ihrer Abwesenheit in Afrika. Ich verlebte so glückliche Stunden in der Fliederlaube an der Landstraße und wenn die Cousine Nicola in Urlaub aus der Residenz und ich aus dem Kadettenhause kam, welch ein lustig idyllisches Wesen war das mit meinen Schwestern und ihrer Schwester Leonard auf den Wiesen, auf dem Heuwagen in der Milchkammer. Ja, das war ein Leben, welches sich loben ließ. Da brauchte man sich freilich nicht den Code Moral vor die Nase rücken zu lassen. Und ich sage Ihnen, Hagebucher, es ist doch kein Mensch mehr für die rationelle Landwirtschaft gemacht als ich. Und auf Parole, ich werd's der Welt und dem Alten noch beweisen. Der Teufel hole mich, wenn ich's nicht tue, und zwar in der allernächsten Zeit. »Sind Sie Ihrer jetzigen Lebensstellung so sehr überdrüssig, Herr Leutnant?« »Überdrüssig? Dies Wort reicht meinen Gefühlen nicht bis an den Nabel. Überdrüssig. Keine Naturgeschichte hat je tiefer über einen neuen Namen für eine neue Insektenart nachgedacht, als ich über einen neuen Ausdruck für meine jetzigen Zustände. Meine einzige Hoffnung in dieser Hinsicht ist noch Ihr koptischer Professor. Wenn der mir nicht in irgendeiner ägyptischen Felsenkammer oder Pyramide eine zutreffende Keilschrift oder Hieroglyphenbezeichnung dafür ausfindig macht, so bin ich verloren, gebe alle Öffentlichkeit und Mündlichkeit auf und beschränke mich auf stumme Zerknirschung und schweigende Verachtung. Oh, lachen Sie nicht, liebster Bester. Wenn ich heute in das Tumurki-Land gehen und dort eine Rede halten würde, so glaube ich fest, die Damen dort würden meinen Schmerzen ebenso gerecht werden wie die süßen Kinder angenehmen Witwen und holden Gattinnen hier den ihrigen. »Das glaube ich auch«, lachte Hagebucher, »aber woran liegt es denn eigentlich? Sie sind jung, gesund und wissen den Papa vortrefflich zu nehmen, ohne sich dabei durch ein übertriebenes Zartgefühl hindern zu lassen.« Verflucht, ächzte der tiefgebeugte junge Kriegsmann. Verflucht, einem Sekondleutnant glaubt man doch nichts von seinem Elend und allkompaniert die hohlsten Brusttöne seiner Verzweiflung wohl gar noch durch die ironische Versicherung. Man glaube alles und begreife nur nicht, wie ein Mensch unter solcher Last des Daseins es zu einem so hohen Alter habe bringen können. O glücklich alle jene singenden, pfeifenden, tastenschlagenden Individuen, welche ihre Schmerzen durch ihre Kunst ventilieren können. Aber was kann ich? Nichts kann ich. Nein, doch Whist und L'Ombre, aber das sind freilich zwei Künste, durch welche es sich schwer sagen lässt, wie man leidet, in welchen man weniger seinem Herzen als seinem Geldbeutel Luft macht. Gott, oh Gott, Hagebucher, wissen Sie, wie tief der Mensch sinken kann? Ich glaube, einige Erfahrungen davon zu haben, sprach der Mann aus dem Tumorki-Lande, aber der Leutnant Hugo von Bumsdorf legte ihm die Hand auf die Brust, schob ihn zwei Schritte zurück und rief: Sie? Ach, überheben Sie sich nicht. Was können Sie davon wissen? Sie werden sich schweigend sich beugen, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich, Hugo von Bumsdorf, Sekondeleutnant im 2. Jägerbataillon, Stunden habe, in welchen ich über die Unsterblichkeit der menschlichen Seele nachzudenken gezwungen bin. »Das ist freilich entsetzlich«, rief Leonard, doch der Leutnant fuhr fort. »Und es ist noch nicht das Entsetzlichste. Denken Sie sich, ich habe sogar den Versuch gemacht, diese Frage unter den Kameraden im Café zur Sprache und zur Lösung zu bringen. Was sagen Sie nun?« »In der Tat, ich kann mich nur schweigend beugen, aber was war die Meinung der Kameraden?« »Die Meinung der Kameraden? Ich glaube nicht, dass sie sich schon eine festere Meinung gebildet hatten, dass sie es überhaupt der Mühe wert hielten, danach auszuschauen. Mit gellendem Hohngelächter gingen sie über mich und meine Emotion zur Tagesordnung über, und ich ließ die Herren im hellen Sonnenschein zwischen den Nymphäen auf der Jagd nach den Wasserjungfern und sonstigen geflügelten und ungeflügelten Delikatessen und versank langsam gleich einem kranken Karpfen von neuem in meine eigene bodenlose Tiefe.« »Ungemein anschaulich«, lachte Hagebucher, »haben Sie wirklich noch nie versucht, diese erbaulichen Stimmungen auf dem Papier festzuhalten? Haben Sie nie versucht, mit der Feder in der Hand sich von denselben zu befreien? Papier? Stimmung? Feder in der Hand? Herr, sagte ich Ihnen nicht bereits, der Gott, der mir im Busen wohnt, er kann nach außen nichts bewegen. Beachten Sie das Zitat, es ist nicht aus dem Paul de Kock, sondern aus Goethes Faust. Sehen Sie mich nicht so groß an, ich studiere den Faust. Er liegt stets aufgeschlagen auf meinem Nachttische und ich habe meinem Kerl strenge Ordre gegeben, ihn stets dort liegen zu lassen.« »Ja, dieser Dr. Faust. Es ist kaum glaublich, aber dessen ungeachtet erschütternd wahr. Ich fühle mich stellenweise ihm unendlich verwandt in meinen Empfindungen und längst ist mir die dunkle Ahnung zur vollsten, klarsten Gewissheit geworden, dass auch für mich die höchste Tätigkeit, die letzte Rettung in einem großartigen Wasserbau, ganz abgesehen von dem ewig Weiblichen, liege. Mit ganzer Hingebung widme ich mich augenblicklich dem Studium der Drainage und auf Ehre, ich werde einst Ersprießliches dadurch auf unseren heimatlichen Gefilden zu Bumsdorf wirken. Ja, drücken Sie mir nur die Hand. Vielleicht ist der Augenblick, in welchem wir uns noch besser verstehen, in welchem wir einander noch näher treten werden, nicht allzu fern. Ach, Hagebucher, ich habe Sie immer für einen guten Gesellen gehalten, und es würde mich sehr alterieren, wenn Sie mich vielleicht für das Gegenteil hielten. Ich halte Sie für einen wackern, treuen Freund, für einen frohherzigen Kameraden und hoffe, dass dies immer so bleiben wird. Ha, mon joie, Crillon, ich glaube selber, wir werden einmal mit großem Behagen von diesen residenzlichen Tagen in der Fliederlaube an der Bumsdorfer Landstraße den Damen erzählen. Unter allen Umständen aber wollen wir uns tüchtig durchbeißen und Ihnen, Bumsdorf, wünsche ich das beste Glück zu allen Ihren Wasser- und Landbauten. Amen, rief der Leutnant und setzte hinzu, Sie haben keine Idee davon, wie sich der Mensch in unseren Verhältnissen abquälen muss, um zu irgendeinem Spaße zu gelangen. Von Vergnügen oder gar Gemütlichkeit ist natürlich nie die Rede, und ich kenne nur eine Person, welche noch schlimmer als unser einer dran ist, und das ist meine Cousine Nicola von Glimmern. Nicola! Der Afrikaner, welcher seinen Besuch schon gegen die Tür begleitete und im Grunde froh war, dass derselbe endlich Abschied nehmen wollte, schob sich jetzt wieder schnell zwischen die Pforte und den Leutnant und rief, »Sie sollten doch noch einige Augenblicke verweilen, um mir noch ein Wort über jene Dame, deren Namen Sie soeben aussprachen, zu sagen.« »Sie wissen, welchen Anteil auch ich an Ihrem Leben nehme, und dazu komme ich soeben von der Katzenmühle von der Frau Claudine. Sie werden während meiner Abwesenheit von der Stadt täglich mit Nicola in Verbindung geblieben sein. Ich bitte Sie herzlich, erzählen Sie mir noch etwas von Ihrem Leben. Auch ich kann sagen, dass vielleicht eine Stunde nicht fern ist, in welcher ich Ihre ganze Kraft, Ihren besten Willen für diese Frau in Anspruch nehmen werde.« Der Leutnant legte seine Mütze wieder nieder und sah verwundert fragend auf den Afrikaner. Dann sagte er, »Was liegt eigentlich in der Luft? Was geht so spukhaft auf den Zehen, Kurzhagebucher? Was geht vor?« »Das ist ein Rauschen und Raunen von oben und unten, wie die Goldschnittpoeten sagen würden. Es läuft eine Wolke über unseren gesellschaftlichen Himmel und wirft einen eigenen Schatten über sämtliche Klatschrosen, Mohnköpfe, Hahnenkämme und Jungfern im Grünen dieses heillosen Nestes. Ein jeder scheint etwas zu riechen, weiß jedoch durchaus nicht, was. Sie aber scheinen mir genauer in die Büchse gesehen zu haben. Was ist es, Hagebucher? Was zieht sich zusammen um das Haus meines teuren Vetters Glimmern? Ich bitte, wenn es möglich ist, so geben Sie auch mir das Losungswort. Ich werde mir alles, alles, meinen Schnurrbart wie meinen Kopf für die Cousine abschneiden lassen.« »Sie zögern? Nun, so will ich Ihnen einen neuen Beweis meines Vertrauens geben, indem ich nicht weiter in Sie dringe. Aber eines fordere ich als mein Recht. Sie müssen mich rufen in der rechten Stunde.« »Ich danke Ihnen, Freund«, sagte Leonard ernst. »Zur rechten Stunde rufe ich unter Ihrem Fenster doch jetzt. Wie lebt Nicola seit? Seit Sie Ihre vortreffliche Vorlesung hielten, um dann in so überraschender Weise zu verschwinden? Oh, Freund, Sie könnten diese Frage 10.000 Sekunden Leutnants vorlegen und Sie würden immer die Antwort erhalten.« »Die Gnädige befindet sich vortrefflich. Es ist eine amüsante Frau, welche es ausnehmend versteht, der Existenz die Lichtseiten abzugewinnen. Gestern auf dem Ball sah sie entzückend aus und morgen auf dem Ball wird sie selbstverständlich wiederum die herrlichste unter den Weibern, nämlich den Verheirateten, sein. Ich aber, Hagebucher, ich seufze erbost. Was hat man aus der gemacht und was hat die Närrin aus sich machen lassen? Die Arme, ich habe mit ihr immer so gut gestanden und in jener Zeit, als ganz Bumsdorf mich als den verruchtesten aller Sünder total aufgab, wagte sie allein, die in Wehmut und Entsetzen zerfließende Verwandtschaft auszulachen und den schönen Glauben an den Demant in meiner Seele, den Glauben an meine edlere Bestimmung festzuhalten. Ich werde ihr das nie vergessen, aber der Teufel soll mich holen, wenn ich noch länger einen Fuß in ihr Haus setze, um mich über den Jammer zu Tode zu ärgern. Ja, was sage ich da? Muss ich nicht zu ihr gehen und neben ihr sitzen? In früheren Zeiten erschlugen die Ritter und jungen tapferen Vettern alle möglichen Drachen, welche die Damen bedrängten. Heute ist der Dienst ein anderer geworden, und die Ritter kommen und sitzen neben den Damen, um sie durch ihre Sortisen auf andere Gedanken zu bringen. Bumsdorf à la Recus. Ich sitze täglich bei dem armen Mädchen und vertreibe ihr die Grillen, so gut ich kann. Und den Drachen, den Herrn Vetter, ertrage ich der Cousine wegen, welches ebenfalls zu dem veränderten Dienst gehört. Indessen am angenehmsten ist's immer, wenn er Hut und Stock nimmt und sein Feuer anderswo speit. Es ist ein recht höflicher Drache, der die Welt kennt und durch seine bengalischen Naturgaben die wundervollsten Beleuchtungen der Dinge, und zwar nicht bloß bei Hofe, hervorbringt. Eine hynerologische Preisfrage wäre übrigens aufzuwerfen. Ist einem Hahne gestattet, Eier zu legen, aus denen... Oh, lassen Sie doch das, lassen Sie den Baron, unterbrach Leonard den fantasiereichen Leutnant, und dieser rief, gern, gern, nur allzu gern, lassen wir den exzellenten Basilisken und den ebenso exzellenten Koch in Chinesen oder Brahmaputra seinen seligen Papa. Wir, das heißt Nicola und ich, saßen also auch während ihrer Abwesenheit Hagebucher zusammen, und es fiel nichts Bemerkenswertes vor. Wir schwatzten wie gewöhnlich von diesem und jenem, grad wie ich hier mit Ihnen schwatze. Wir sprachen von Bumsdorf, dem Prospero. Sie kennen den Prospero, Leonard. Bei größerer Muße werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen, wie ich ihn vor 3 Jahren dem Alten entführte und wie der Alte wütend ihn mir hier wieder aus dem Stall holte. Wir sprachen von der Katzenmühle, von der Frau Claudine, der verzauberten Dame in der Mühle. Was wir sprachen? Ja, da steckt der Jammer, und wenn ich daran denke, wie vergnügt wir vor Zeiten miteinander gewesen sind, so ist die Gegenwart umso schlimmer. Sie lacht noch wie sonst, aber es ist doch nicht mehr das alte Lachen. Ich glaube, wenn sie manchmal ein wenig weinen würde, so brächte das doch etwas Heiterkeit in unsere Zustände. Ach, Hagebucher, Psychologie ist sonst nicht die Wissenschaft, in der unser einer exzelliert. Doch hier ist eine Seele, welche ich vollständig begreife. Sie hat sich lange genug gewehrt und zuletzt einen ehrenvollen Vertrag abgeschlossen. Aber was kann solch ein armes, gequältes Frauenzimmer beginnen, wenn man ihr die traktatmäßigen Bedingungen nicht hält? Sie kann nicht durchbrennen wie Sie, Herr Leonard. Sie kann nicht verschwinden und sozusagen zu einer Mythe werden, gleich jenem Narren, dem Viktor Fehleisen, von dem noch so manche dumpfe Sage in der Stadt geht. Sie kann ihr Elend nicht an den Rekruten oder am Spieltisch ausfluchen oder ausgeben wie ich. Sie steht immer da, Gewehr bei Fuß, und hat sich vom Kommando Grobheiten und Anzüglichkeiten vortragen zu lassen. Und das Kommando, dann die alten Weiber, der Hof und zuletzt die Witterung mit all ihren veränderlichen Niederschlägen, die kennen kein Erbarmen, und es wäre ein Wunder, wenn sie zuletzt nicht die Oberhand über den stolzen, schönen Mut meiner Cousine Nicola gewonnen. Herr, Sie sind mein Mann. Sie haben unter dem Äquator das Schweigen gelernt und mir soeben eine Probe davon gegeben. Ich achte das und verehre jeden Menschen, der mit Gelassenheit auf seine Stunde passen kann. Ich vermag es nicht, und so erlaube ich mir, hier vor Ihnen auszusprechen, wenn das Gespenst, welches in jenem Hause umgeht, nicht bald offen und am liebsten mittags um 12 Uhr, während der Wachtparade zum Beispiel, hervortritt, so werde ich, Hugo von Bumsdorf, sehr unangenehm gegen diesen Herrn Vetter glimmern, und es wird mir ein unendliches Vergnügen machen, ihm einmal zwischen Tür und Angel die Seele aus dem Leibe zu schütteln. Jetzt leben Sie wohl und behalten Sie mich lieb, Hagebucher. Morgen Abend ist Ball beim Polizeidirektor Betzendorf. Da werde ich Sie freilich nicht sehen, aber die Nicola will ich dort in einem stillen Winkel von Ihnen grüßen. Guten Morgen. Der Afrikaner bewies, dass sein junger, lebhafter Freund in Betreff seiner Schweigsamkeit recht habe. Er behielt alles, was er dem Davoneilenden vielleicht hätte nachrufen können, für sich und trug seine Unruhe, sein innerliches Fieber zum Professor Reihenschlager unter jenes Paar liebe Augen, welches dem träumenden Schneider Felix Teubrich so sehr gefiel. Doch vergeblich lächelte und schmollte Serena, vergeblich breitete der Professor alle seine in den letzten Monden eroberten wissenschaftlichen Resultate vor dem Hausfreund aus, vergeblich türmte er ihm alle während derselben Zeit sich erhoben habenden Schwierigkeiten und Anstöße vor der Nase auf. Leonard hatte arges Kopfweh von dem Besuche des Leutnants bekommen. Er musste häufig mit beiden Händen nach den fliegenden Schläfen greifen und des Professors koptische Vokabeln bauten durchaus keinen Damm gegen die Bruchstücke, Trümmer und weggeschwemmten Tische und Bänke, welche sich noch immer in der Erinnerung Hagebuchers auf dem ausgebreiteten Strome der Redeüberflutung des jungen Kriegers schaukelten. »Dieses geht nicht, Tochter«, sprach der Professor, nachdem der afrikanische Freund Abschied genommen hatte, kopfschüttelnd. »Es geht wahrlich nicht, Serena. Wo bleibt die Sammlung, das logische Denken, das innige Verständnis des Notwendigen? Welch eine bedauerliche Zerstreutheit, welch ein betrübender Nachlass sämtlicher philologischer Seelenkräfte! O Vater Zeus und alle ihr andern unsterblichen Götter, erhaltet mir diesen Jüngling!« 40 Jahre«, murmelte Serena tiefsinnig über ihr Nähzeug gebeugt. »Erhaltet mir diesen Jüngling in dem ganzen vollen Erkennen meiner und seiner hohen Lebensaufgabe. Bei den Geheimnissen von Eleusis, wozu hättet ihr ihn auch gerettet aus der Gefangenschaft jener, die das Salz nicht kennen und das schön geglättete Ruder für eine Worfschaufel nehmen?« »Wozu, wozu?« seufzte Serena, fügte jedoch laut und deutlich an. »Papa, du wirst von Tage zu Tage komischer. Nimm es mir nicht übel.« Leonard Hagebucher machte zuerst dem verstorbenen Landesvater von Bronze auf dem Promenadenplatze seine Aufwartung und stattete sodann dem Hause des Major Wildberg einen Besuch ab, um auch hier zu zeigen, dass er wieder am Orte sei. Doch nicht aus diesem Grunde allein. Wie es ihn von den Menschen vortrieb, so trieb es ihn immer von Neuem wieder zu ihnen hin. Verlieren wir weiter kein Wort über einen Zustand, den jedermann aus eigenster bitterer Erfahrung kennt. Das Haus des Majors war bald erreicht, aber es war nicht leicht, die Treppe hinaufzugelangen. Die ganze rotbackige Nachkommenschaft des biederen Strategen und der wackeren Frau Emma hielt dieselbe unter der Obhut eines Kindermädchens und einer Amme blockiert und hing sich dem Afrikaner mit hellem Freudejauchzen an Arme, Beine und Rockschoße wie ein schwärmender Bienenstock an den Weisel. »Er ist wieder da, Mama! Der Mann aus dem Mohrenlande ist wieder da! Hurra! Vivat! Papa, hier haben wir den Onkel mit dem Elefantengeschichten und Löwengeschichten! Er ist wieder da! Hurra, Herr Mohrenkönig! Erzählen Sie uns eine Geschichte von dem großen Affen und dem Krokodil und den schwarzen Männern, welche sich nie zu waschen brauchen, weil es doch nichts hilft und welche sich nicht anzuziehen brauchen, weil sie gar keine Kleider haben und welchen sie so lange Zeit die Stiefel putzen und die Röcke ausklopfen mussten. Hurra, Vivat, das wird alles zu seiner Zeit geschehen«, rief Leonard über den Wirbel von Kinderhänden und Kinderköpfen weg der Frau Emma die Hand reichend. Und der Major kam aus seiner Studierstube von einem Plan des Forts Samter und versuchte es lange vergeblich, die blühende Hoffnung seines Stammes zur Ruhe zu kommandieren, bis ihm ein Tanzbär nebst einem Affen und Dudelsack in der Gasse zu Hilfe kam, worauf der wilde Schwarm natürlich die Erzählung von den Affen für das wirkliche Wunder aufgab und mit lautem Getöse die Treppe hinunter und aus dem Hause stürzte. Da möchte man ja den Himmel für einen Dudelsack ansehen, rief der Major, die Brille in die Höhe schiebend. Grüße Gott, Hagebuche, wir wussten schon, dass Sie aus der Provinz zurückgekehrt seien und heißen Sie herzlich willkommen. »Treten Sie schnell herein, Herr Hagebucher«, rief die Frau Majorin. »Mir ist es immer, als hielte ich das Leben wie einen Aal in den Händen. Hier treten Sie in meines Mannes Stube. Vor ihr hat das wilde Völklein doch noch den meisten Respekt, und wir werden hier am längsten ungestört sein.« Da saß der Afrikaner wieder einmal in dem wohlbekannten, behaglichen Raume und erhielt eine Zigarre und die volle Erlaubnis zu sagen, wie es ihm ums Herz sei. Das Letztere tat er denn auch, doch immer nur bis zu dem schwarzen, schweren Balken, der ihm quer über den Weg geworfen worden war und über den er nicht hinaus konnte. Er bekam auch hier gutmütige und ernst gemeinte Beileidsbezeugungen über den Tod des Vaters und hörte auch hier wieder manches, doch eben nichts Neues, über das Leben der Frau Nicola von Glimmern. »Sie kommt wie gewöhnlich«, sagte die Frau Emma, »bald im Vorübereilen, um, wie sie meint, in einem flüchtigen Augenblick sich einen Atemzug gesunder Luft zu holen. Bald kommt sie zu späterer Abendzeit, wenn der Herr von Glimmern im Offizier-Casino am Spieltisch sitzt. Doch immer setzt sie sich am liebsten in die Kinderstube und...« Wenn die Kleinen zu Bett gebracht sind, spricht sie selten noch ein Wort, sondern lässt uns reden, was wir wollen. Es ist ein Elend. Fragen Sie nur meinen Mann, ob er es noch lange aushält. Mich für mein Teil bricht's in der Mitte entzwei. Und wenn ich nicht nächstens dem Herrn Intendanten einen sehr wunderlichen Brief schreibe, so weiß ich nicht, was aus meinen Nerven werden soll.« »Die Frau hat recht, Hagebucher«, sprach der Major. »Es ist in der Tat eine trübselige Historie, aber wer ist befugt, da einzugreifen und welch ein Nutzen könnte dadurch geschaffen werden?« Der Afrikaner sah wiederum den Schatten des Leutnants Kind an der Wand. Doch schon hatte das nichts Erschreckendes mehr für ihn, im Gegenteil, als er in der Tiefe seiner Seele den Namen des alten Mannes aussprach, verschaffte er sich dadurch einen befreienden, erleichternden Atemzug. Er nahm seinen Hut, nachdem er noch vernommen hatte, dass wohl der Major, aber nicht die Frau Majorin, den Ball des Herrn von Betzendorf besuchen werde. 28. Kapitel. Über Einförmigkeit des Daseins hatte Herr Leonard wahrlich sich jetzt nicht zu beklagen. Er würde sowohl dem Tumurki-Lande wie dem deutschen Vaterland Unrecht getan haben, wenn er dieselben in dieser Hinsicht einer Vergleichung unterzogen hätte. Im Tumurki-Lande ist es im Sommer gewöhnlich sehr heiß und die einzigen Wolken, die vor die Sonne treten, sind die Heuschreckenwolken, welche jedoch keine Kühlung durch ihre Verdunklung des glänzenden Gestirns hervorzubringen vermögen und es übrigens auch gar nicht beabsichtigen. Auf die Heuschreckenwolken pflegen die Regenwolken des Winters zu folgen. Es regnet entsetzlich im Tumurki-Lande. Die Sommerwohnungen der Bevölkerung werden zu Brei und jedermann sucht die Winterquartiere auf. Die Familien beziehen größere Höhlen in den Felsen, die Junggesellen und einzeln stehenden Jungfrauen mieten der gütigen Mutter Natur eine bescheidenere Ritze im Gestein ab. Auch die Sklaven haben ihre eigenen Behältnisse, welche, wenn sie gleich ein wenig dunkel und dumpfig sind, dessen ungeachtet ihre gemütlichen Reize einem Aufenthalt im Freien gegenüber besitzen. Herr Leonard Hagebucher kannte das und verglich, wie gesagt, diese fremdländischen Verhältnisse nicht mit denen des Vaterlandes, aber er setzte indessen jene nicht gegen diese zurück und vorzüglich nicht an dem Morgen, welcher auf den im vorigen Kapitel geschilderten Tag folgte. Es war ein unruhiger Morgen, an welchem es sich deutlich zeigte, zu welcher Bedeutung die Persönlichkeit des Afrikaners während seiner Abwesenheit von der Residenz herangeschwollen sei. Wirklich merkwürdig war es, wie vielen Leuten es über Nacht einfiel, dass dieser afrikanische Fremdling zu manchem nützlichen oder pekuniären gewinnabwerfenden Zwecke trefflich zu verwenden sei. Und sie hatten alle von seiner Rückkehr aus der Provinz vernommen und sie kamen alle, ihn zu begrüßen und beiläufig ein Wort über das und das, was sie entweder seinem praktischen Blick oder seinem weichen Gemüte und guten Herzen, jedenfalls aber seiner gespanntesten Aufmerksamkeit anempfahlen, fallen zu lassen. Es war wie ein Wunder, was diese verhältnismäßig so unbedeutende Stadt für verschiedenartige Elemente enthielt, die jetzt alle ihr Interesse an dem Dasein des Afrikaners hatten oder doch zu haben glaubten. Da kam ein Buchhändler, welcher nicht der Hofbuchhändler war und der, dem Herrn Polizeidirektor zum Trotz, die nicht gehaltenen Vorträge zu Papier und in seinen Verlag gebracht zu haben wünschte. Da erschien ein Fotograf, welcher der festen Überzeugung lebte, dass ein Brustbild des Herrn Hagebucher und ein Bild in ganzer Figur der Welt zu einem tief inneren Bedürfnis geworden sei und ein brillantes Geschäft verspreche. Verschiedene Kaffeehausbekanntschaften suchten den Verkehr auf das Privatleben des guten Freundes auszudehnen. Es erschienen zwei hagere Damen, welche den geprüften Mann für die segensreichen Zwecke der inneren Mission zu gewinnen hofften. Es kam ein junger Mann, welcher einen Stoff für das moderne Epos suchte, welcher in den Abenteuern des Afrikaners diesen Stoff gefunden zu haben glaubte und welchen Hagebucher ohne Rücksicht auf die Gefühle der Mit- und Nachwelt bedeutete, er möge ihn ungeschoren lassen. Und übrigens halte er es in dieser Zeit für ein Zeichen von ganz entschiedener dichterischer Begabung, wenn jemand keine Verse zu machen imstande sei. Politische Parteien streckten ihre Fühlhörner in den Morgen hinein, kurz der Verkehr war lebhaft und anregend genug. Doch Leonard blieb leider hart, teilnahmlos, traurig und lächelte nur einmal, als er unter dem überströmenden Wortschwall der jungen Poeten überlegte, was wohl aus der Welt, nämlich seiner eigenen, werden möge, wenn er heirate, und zwar Fräulein Serena Reihenschlager heirate. Denselben Gedanken dachte er laut, als sich gegen die Mittagszeit die Flut der Besucher endlich verlaufen hatte und er mit dem Pascha allein war. Oder vielmehr, nachdem er verschiedene Male leise gesagt hatte, »Weshalb sollte ich?« sprach er ungemein deutlich das große Wort aus, »Weshalb sollte ich nicht?« und brachte dadurch einen Seitenzug seiner neueuropäischen seelischen Entwicklung zu einem recht befriedigenden Abschluss. Nur einen Seitenzug, die Hauptlinie lief geradeaus weiter in alle Verwirrung und Finsternis hinein. Vier Worte genügten, um das ganze Getümmel zusammenzufassen, wie sich in das nüchternste Freikuvert der leidenschaftliche Jubel- oder Trauerbrief schieben lässt und gleich einem Echo halte Täubrig Pascha nach. »Ja, weshalb nicht?« »Was wissen denn Sie davon, Täubrig?« rief Hagebucher fast ärgerlich. »Sind Sie etwa imstande, meinem Seufzer die rechte Deutung zu geben?« »Es sind ein paar liebe Augen«, sagte der Schneider mit seitwärts gehängtem Kopf. »Es gibt kein anderes Fräulein hier in der Stadt, welches ein solches gutes Gesicht hat.« »Und es gibt keinen zweiten Damenkleidermacher, der ein so merkwürdiger Mensch ist wie Sie, Felix. Bei Gott, weshalb sollte ich nicht?« »Lassen Sie uns jedoch abbrechen und zu Mittag speisen. Nachher mögen Sie die Tür verriegeln gegen jedermann, hören Sie. Ich habe einen Blick in den Sanchodiaton zu werfen. Ich versprach's dem Professor.« »Sanchomiaton«, wiederholte der Schneider, die schwärmerischen Augen gegen die Decke richtend. Ein so klangvoller Name musste halten, was er versprach, und in der festen Überzeugung, dass sein Patron die richtige Lektüre für die gegenwärtige Stimmung ausgewählt habe, schlich Täubrig auf den Zehen zur Tür und schob den Riegel vor. Nach Tisch las Hagebucher im Sanchoniaton und Teuberich Pascha nähte einen Knopf an seinen Frack, denn auch er hatte versprochen, am heutigen Abend den Ball des Herrn von Betzendorf durch seine Gegenwart zu verschönern, und zwar in einer sehr offiziellen Stellung. Wir wissen, dass er ein sehr aufmerksamer und gewandter Mensch war und dass keine größere Festlichkeit in der Residenz ohne seine Beihilfe stattfinden konnte. Wir besitzen ihn nur in der griechischen Übersetzung eines gewissen Philo aus der Stadt Byblos und einige wollen sogar behaupten, dass wir ihn gar nicht mehr besitzen, sagte Leonard träumerisch über sein Buch weg und fügte hinzu, ich könnte sie jetzt in mein Haus führen und mein altes Mütterchen würde sie mit offenen Armen empfangen. Das ist die große Frage unter den Gelehrten, ob er zur Zeit der Semiramis oder zur Zeit Alexanders des Großen oder ob er gar nicht lebte. Mir ist es ungemein gleichgültig. Sie hat in ihres Vaters Hause Gelegenheit genug gehabt, mit Narren umgehen zu lernen. Seine Lehrer sollen die phönizischen Oberpriester Hierombalus und Jarobalus gewesen sein. Oh Gott, ob sie in ihres Vaters Hause wohl auch gelernt hat, einem Gesellen wie mir keinen Korb zu geben? Hierombalus und Jarobalus, ich dächte, wir müssten ein stilles, solides Ehepaar darstellen. »Das denke ich auch«, rief Teubrich Pascha, der vor Enthusiasmus kaum imstande war, seine Nadel einzufädeln. »Ja, weshalb nicht«, sprach Leonard Hagebucher immer nachdenklicher. Er warf den alten Phönizier auf den Tisch, sprang empor und schritt im Zimmer auf und ab. »Ich bin nicht mehr in den Jahren, in welchen es noch tunlich ist, etwas auf den anderen Morgen zu verschieben. Das wäre nun freilich wohl ein Grund, sich hier noch recht lange zu besinnen, allein...« »Was wünsche ich, was kann ich noch erreichen in dieser närrischen europäischen Welt? Wahrlich, ich kenne die jetzt genug wieder, um in dem Kreise, welchen ich mit der Spitze meines Stockes um mich zu ziehen vermag, ein genügend finden zu können. Was meinen Sie, Teubrich, wenn ich so um die Zeit der heranbrechenden Dämmerung meinen Rock anzöge und mich auf den Weg zum Professor machte?« »Wahrscheinlich würde ich sie dann in der Küche neben dem hellen Feuer finden, und sie sieht allerliebst in der Beleuchtung aus. Ich könnte mit ihr einige Augenblicke in die Flammen gucken, um sodann, wenn wir alle beide unsere Gedanken genug gesammelt haben würden, zu sagen, »Serena, mein Kind, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Wollen Sie eine Bitte eines wunderlichen, aber doch ganz ehrlichen Mannes anhören?« Und wenn sie dann die Achseln zuckte und mit dem Kopfe nickte, so könnte ich ziemlich ruhig fortfahren. »Serena, mein Kind, ich habe es mir nach allen Seiten hin überlegt. Ich möchte sie ganz für mich besitzen und dem Papa sollte doch nichts von seiner häuslichen und gelehrten Behaglichkeit abhanden kommen. Ich dürfte dann wohl noch einmal eine Exkursion in meine Vergangenheit machen, doch dieses vielleicht nicht zum Schaden der Aussichten in die Zukunft. Und wenn in diesem Augenblicke mein Dämon, welcher auch über diese Stunde wacht, den Topf überkochen ließe, so ist es meine feste Überzeugung, dass sie, nur ein klein wenig rötlicher angehaucht, ihn von der Glut abrücken und den Deckel in der Hand haltend lispeln würde, »Herrgott, Herr Hagebuch, Leonard!« Da wäre dann sicherlich bereits der erste Kuss gefallen, Teubrich, und wir hätten nur noch die Treppe hinaufzusteigen, um den Papa von dem Vorgefallenen in Kenntnis zu setzen. Es war ein Vergnügen, den Pascha in diesem Moment während dieser Schilderung zu beobachten. Er war mit der Nadel weit nach rechts hinausgefahren und hielt den Arm starr und steif und den Mund weit offen. In voller Verzückung blickte er aus seinen wasserblauen Augen auf den sich in diese unheitern Fantasien, welche doch auf so dunklem Grunde ruhten, ganz verlierenden Patron. Nun fing er an zu weinen und rief dazwischen, »Oh, Sidi, Sie verstehen alles am besten und wissen alles gehörig einzurichten. Die ganze Zeit über, während Ihrer Abwesenheit, habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie es sich wohl am lieblichsten machen ließe. Und da kommen Sie und brauchen nur zu sagen, so ist es und es ist so. Sidi, Sie stehen auf dem Sprung, meinen schönsten Traum zu erfüllen, denn nun wollen Sie tun, was ich nicht tun konnte, weil das Geschick es nicht litt. Sie haben meine Wehmut bis ins Tiefste, aber auch aufs Süßeste aufgerührt und ich küsse den Saum Ihres Gewandes dafür. Ja, auch ich war in Arkadien und ganz dafür geschaffen, ein Weib glücklich zu machen. Ich habe auf Zion und Golgatha, aber noch mehr zu Marsaba unter der alten Garderobe meiner Freunde, der Mönche, tief darüber nachgedacht. Ich war immer fürs Nester bauen, doch ich bin auch leider immer zu blöde gewesen, sowohl im gelobten Lande als auch hier im Lande, und nur ein einziges Mal hatte ich volle Gelegenheit, meinen Willen zu kriegen. Allein, da habe ich nicht gewollt und kann es auch jetzt noch nicht bereuen. Das war nämlich in Pera, wo mich eine alte Schuhmacherwitwe aus Perleberg als Landsmann und jungen, gefühlvollen Menschen ganz sicher mitgenommen hätte auf ihrem Lebenswege. Sie war jedoch dem Trunke ergeben und stieß mich auch sonst durch allerlei körperliche und unmoralische Eigentümlichkeiten ab. Wenn es seine Vorzüge hat, für das Ideal und das ewige Himmelblau und die Sterne und die Sphärenmusik in der Nacht geschaffen zu sein, so hat es auch seine Nachteile fürs menschliche Leben. Es ist zu Pera nichts aus meinem häuslichen Glück geworden, weil ich zu fein roch. Und nachher noch einmal zu Jerusalem in meines Meisters des Böblingers Hause wurde wieder nichts daraus, weil ich zu scharf sah. O Herr, nun aber wird mein allerhöchster Wunsch in Ihnen erfüllt und Sie, ich meine das süße, liebe, gute Fräulein, hat Ihre ganze Seele auf Sie gesetzt und Sie passen ganz zu ihr und dem alten Herrn, Sidi. Und mich nehmen Sie mit, wo Sie Ihr Zelt aufschlagen. O Allah, Allah, ich bin gewisslich fürs Ideale, aber hier sehe ich doch klar, dass es auch eine große Freude sein kann, in der Wirklichkeit und nicht bloß im Traum zu leben. Trocknen Sie Ihre Tränen, fassen Sie sich täubrig, sprach Hagebucher. In Ihrem letzten Satze gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist eine Freude, in der Wirklichkeit zu leben, so viele scharfe Ecken, boshafte Haken und heimtückische, verräterische Fallgruben sie auch haben mag. Wer gab übrigens dem klugen Narren, dem Mahomet, das Wort ein »Alles Berauschende ist verboten«? Wer darf dieser armen, geplagten Menschheit das Berauschende verbieten? Solange der Schmerz, die Sünde und der Tod umwandeln unter ihr, so lange kann auch das Berauschende nicht verboten sein. Jetzt, edler Teubrich, beschäftigen Sie sich gefälligst mit Ihrem Frack. Ich werde noch einen letzten Rat halten, und zwar mit der Frau Claudine und nicht mit dem Sanchoniathan. In einer Viertelstunde hoffe ich Ihnen, das Resultat mitteilen zu dürfen. »Gott segne Sie, lieber Herr«, schluchzte der Pascha, und der Afrikaner stopfte langsam eine Pfeife und streckte sich lang auf dem wackelnden Sofa aus. Wer ihn so gesehen hätte, der würde sicher nicht geahnt haben, mit welchem aufregenden Thema er sich beschäftigte und welches herz- und nervenerschütternde Problem er mit Aufbietung aller Seelenkräfte und Zuziehung a priori wie a posteriori erlangten Erfahrungen zu lösen bemüht war. Und der Tag rückte vor und die Dämmerung rückte wiederum näher. Längst war der Schneider mit der Vervollständigung seines Gesellschaftsanzuges fertig. Längst saß er unbeschäftigt, stumm, regungslos, ein Bild atemlosen und doch resignierten Wartens da. Der Afrikaner schien nicht in der Auflösung seines Problems weiterzurücken. Er, Leonard Hagebucher, stöhnte von Zeit zu Zeit sehr. Er veränderte wohl auch seine Lage und hatte von neuem seine Pfeife anzuzünden, aber ein Licht schien ihm daran doch nicht aufgehen zu wollen. Einmal sprach er: »Es scheint grimmig kalt draußen zu sein. Sehen Sie doch einmal nach dem Ofen, Täubrich.« Kurz darauf knöpfte er die Weste auf, blies und fuhr durch die Haare wie jemand, dem es ungemein heiß zumute ist. Um 5 Uhr fragte er kläglich, was denn die Glocke geschlagen habe, und eine Viertelstunde später zog Täubrich Pascha noch kläglicher die Schultern in die Höhe und klagte trübselig und enttäuscht im Innersten seiner Seele: »Es ist aus, es ist vorbei, er tut es nicht, er kommt nicht dazu.« Der Afrikaner atmete in der Dunkelheit vom Sofa her ruhig und friedlich, gleich einem schlafenden Kinde. Es hatte in der Tat allen Anschein, als ob er es nicht tun werde. Doch die Überraschung war dann umso größer, als Punkt 6 Uhr der Gröbler die Pfeife zur Erde fallen ließ und auf beide Füße sprang und im scharfsten Kommandoton rief: »Zum Henker, Täubrich, so zünden Sie doch die Lampe an! Sind wir zwei Eulen, dass wir unser ganzes Leben in der Finsternis zubringen? Wo ist mein Halstuch? Wo ist mein Hut? Das ist ja eine entsetzliche Wüstenei! Flink, vorwärts! Bismillah, ich habe diese Wirtschaft im Zentrum wie in der Peripherie vollkommen satt!« »Hierher, hierher«, rief der Schneider, froschartig und an allen Gliedern zitternd im Zimmer umherhüpfend. Die Lampe brannte, Halstuch und Hut fanden sich. Noch einmal wollte der Pascha mit der Kleiderbürste auf den Patron los, doch dieser schob ihn feierlich von sich ab und sagte: »Was für ein Datum schreiben wir?« Täubrich nannte den Tag und Hagebucher sprach: »Nicht übel, nicht ungünstig.« Mit einem Zitat fuhr er fort: »Gehab dich wohl, mein Cassius, für und für. Sehen wir uns wieder, nun so lächeln wir. Wo nicht?« Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern zog leise die Tür hinter sich zu. Der Tanz aber, welchen Täubrich Pascha hinter ihm aufführte, hätte kaum kurioser sein können, war jedoch der Gemütsstimmung des Menschen vollständig angemessen. Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. Juni 2024.